Einklang mit der Welt. Wenn das Wesentliche spricht, schweigt der laute Wunsch. Wunschlos kostbar sein ist der höchste Stand der Seele, reich in sich selbst ruhend. Äußerer Glanz weicht, wenn das Innere erwacht und im Licht erstrahlt. Was man kaufen kann, verblasst vor der Seligkeit, die kein Geld erkauft. Das weise Herz. Schätze aus Metall werden stumpf und staubig bald, doch der